Allah Azza wa Jal hat diese ganze Existenz erschaffen und die Menschen und die Djinn und alles, was da drauf ist, nur erschaffen, damit er alleine als Gott und als Herr angebetet wird. Diese ganze Existenz existiert nur für La ilaha illallah. قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. لا إله إلا الله. Dieses Wort, für den Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten alles gegeben haben. Dieses Wort, für den Ibrahim alaihi salam ins Feuer geworfen wurde. Dieses Wort, für den Yahya und Zakaria getötet wurden. Alayhim salam. Dieses Wort für die Nuh alayhi salam 950 Jahre gekämpft hat und sein Volk dazu aufgerufen hat. Dieses großartige Wort ist die höchste Interesse oder das höchste Interesse in dieser gesamten Existenz. Alles andere ist unter dieses Wort. Diese Interessen, ja, sie sind anerkannte Interessen der Scharia. Und die Scharia kam, um diese Interessen zu bewahren. Aber an erster Stelle steht der Tauhid. An erster Stelle steht der Tauhid. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal den Dschihad verpflichtet, um diesen Tauhid umzusetzen und diesen Schild zu zerstören und zu vernichten. Sagt Allah. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين، فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا. ولا أنت رفعت النعم لقلة شكرنا. إلهي كم من زلة لي في البرايا، فعضضت أناملي وقلعت سني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لو لم تعف عني. وأشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم البشرية حين اصطفى من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Liebe Brüder, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt: Und ich habe die Menschen und die Djinn nicht erschaffen oder nur erschaffen, damit sie mir alleine der Ibadah gebühren. Ich benötige von ihnen kein Rizq, keine Gaben. Und ich möchte auch nicht, dass sie mir was zum Essen geben. Denn Allah ist wahrlich der Razzaq, der Geber, der Allmächtige. Allah Azza wa Jal hat diese ganze Existenz erschaffen. Und die Menschen und die Djinn und alles, was da drauf ist, nur erschaffen, damit er alleine als Gott und als Herr angebetet wird. Diese ganze Existenz existiert nur für La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dieses Wort, das viele Menschen heute oder die meisten Menschen heute gelassen haben. La ilaha illallah. Dieses Wort, wofür Allah Azza wa Jal alles andere zum Opfern verpflichtet hat. La ilaha illallah. Dieses Wort, für dem Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten alles gegeben haben. Dieses Wort, für dem Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam verletzt wurde. Dieses Wort, weswegen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam vertrieben wurde. Dieses Wort, weswegen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten lange, lange Zeit leiden müssten. Und nicht nur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sondern alle Propheten und Gesandten, so wie Allah azza wa jalla im Koran sagt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wahrlich, wir sandten zu jedem Volk einen Gesandten. Hier ist noch Platz, inshallah. Kommt ein bisschen nach vorn. Barakallahu fikum. Und wahrlich, wir sandten zu jedem Volk einen Gesandten, dessen Hauptaufgabe was war? Gebührt der Ibadah alleine für Allah und meidet den Tagut. Und wir haben schon über den Tagut gesprochen. Dieses Wort, für dem Ibrahim alaihi salam ins Feuer geworfen wurde. Dieses Wort, für dem Yahya und Zakaria getötet wurden. Alaihim salam. Dieses Wort, für die Nuh alaihi salam 950 Jahre gekämpft hat und sein Volk dazu aufgerufen hat. Dieses großartige Wort ist die höchste Interesse oder das höchste Interesse in dieser gesamten Existenz. Alles andere ist unter dieses Wort. Denn im Islam ist die höchste Interesse der Tauhid. Und der größte Schaden ist der Schirk und Tendid. Der Schirk ist der gewaltigste Unrecht, den ein Mensch jemals begehen kann. So wie Allah Azza wa Jalla sagt, durch Luqman alayhi salam, inna shirka la ghulmun azim. Wahrlich, Schirk ist ein gewaltiger Unrecht. Und Allah Azzawajal sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah Azzawajal vergibt es nicht, dass man Schirk an ihm macht, dass man ihm etwas oder jemanden zur Seite stellt, dass man eine Eigenschaft von Allah, die Allah Azzawajal nur alleine gebührt, jemanden anderen zuspricht. Allah Azzawajal akzeptiert das nicht. Und diese Sünde, nicht sprechen bei der Khutbah, barakallahu fikum. Khutbah bei Yom al-Jum'ah ist die volle Konzentration bei der Khutbah verpflichtend. Und wer ein Wort, außer spricht oder irgendwas macht, der hat Lagu gemacht. Und wer Lagu gemacht hat, hat den Lohn von Jum'ah verloren. So aufpassen, inshallah. Und inshallah, wer reinkommt, kommt ganz leise rein und sagt inshallah, ja, eine innerliche Assalamu alaikum oder ganz leise Stimme, so dass die Engel ihn hören und fertig, dass er die anderen nicht ablehnt. Barakallahu fikum. Dieses Wort, diesen Schirk, ist bei Allah Azza wa Jal die schlimmste Sünde überhaupt. Darunter kommt Mord, darunter kommt Vergewaltigung, darunter kommt sogar, dass du die gesamte Menschheit ausrottest und töten würdest. Wallahi, das ist bei Allah geringer, als du ihm etwas oder jemanden zur Seite stellst. Wenn du alle Menschen töten würdest, Allah Azza wa Jal kann dir vergeben. So wie ein Hadith von demjenigen, der 99 Seelen getötet hat. Dieser Mann, dessen Tauba dann am Ende akzeptiert wurde, hat 100 Seelen getötet, jedoch den Tauhid nicht vernachlässigt, wie die Gelehrten das sagen. Kein Schirk gemacht. Und somit hat Allah Azza wa Jal ihm vergeben. Dieser Schirk, den wir heute verbreitet sehen, ist die schlimmste Sünde, die gegenüber Allah Azza wa Jal jemals begangen wird. Es ist die schlimmste Sünde für Allah, dass du dich für ihn ausgibst. Oder dass du jemandem anderen das Recht gibst, das nur Allah alleine gehört. Dieser größte Interesse, der Tawhid, und dieser größte Schaden, verstehen die meisten Menschen heute nicht mehr. Und deswegen siehst du, dass sie in der heutigen Zeit andere Interessen den Tauhid vorziehen. Weil wie wir wissen, gibt es in der Scharia, die sogenannten Maqasid al-Scharia, gibt es Interessen, womit die Scharia gekommen ist, um sich zu bewahren. Religion, Ehre, Leben und so weiter, Besitz und so weiter. Nachkommen. Diese Interessen, ja, sie sind anerkannte Interessen der Scharia. Und die Scharia kam, um diese Interessen zu bewahren. Aber an erster Stelle steht der Tauhid. An erster Stelle steht der Tauhid. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal den Dschihad verpflichtet, um diesen Tauhid umzusetzen und diesen Schirk zu zerstören und zu vernichten. Sagt Allah Azza wa Jal nicht im Koran. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Sagt Allah Azza wa Jal nicht, und bekämpft sie und kämpft gegen sie, damit es keine Fitna gibt und die Religion nur Allah alleine gebührt wird. So sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, in al-Fatawa, فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَجَبَ الْقِتَالِ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Wenn ein Teil der Religion Allah Azza wa Jal gebührt wird und ein anderer Teil, wegen der Tür, inshallah. Barakallahu fikum. Da ist noch Platz. Wenn ein Teil der Religion Allah Azza wa Jal gebührt wird und ein anderer Teil jemand anderen gebührt wird, dann ist der Kampf verpflichtet, bis die Religion nur Allah alleine allesamt gebührt wird. Für diese La ilaha illallah, für dieses Wort ist alles andere klein. So wie dein Dichter gesagt hat, تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. Alles ist leicht zu opfern. Das Leben ist leicht zu opfern, aber der Islam ist niemals leicht zu opfern. Niemals! Allah Azza wa Jal hat verpflichtet, dass Blut vergossen wird. Allah Azza wa Jal hat verpflichtet, dass Frauen Witwen werden, dass Kinder Waisen werden. Für La ilaha illallah. Jetzt kommen manche Leute und nehmen diese anderen Interessen, um diese Scheininteressen, sogar nicht wirkliche Interessen zu bewahren, begehen sie Schirk. So siehst du heute, oder ist es heute normal geworden, dass du einen bärtigen, großen, mit großem Bart und Sunnahose und Turban siehst? Der Schirk macht ja sogar, der als Herr und als Gottheit sich ausgibt. Kandidieren für Wahlen und kandidieren für Parlamente und kandidieren hin und her. Was ist die Aufgabe dieser Parlamente? Und wir haben schon einmal darüber gesprochen. Diese Parlamente, die Halal und Haram bestimmen. Diese Parlamente, die bestimmen, was ist erlaubt und was ist verboten. Und das ist ein Recht, das nur Allah Azza wa Jal alleine gebührt. Allah Azza wa Jal hat seine Religion vollendet. Al-Yawma akmaltu lakum dinukum. Die Religion ist vollendet. Allah Azza wa Jal hat alles erklärt, was halal ist und was haram ist. Alles festgelegt in einem Buch, zu der die Falschheit nicht gelangt. Dann kommen manche Menschen, um meinen zu bestimmen zu können, was halal und was haram ist. Ja, sogar sie meinen, dass sie auf diesen Buch treten können und selbst die Urteile, die da drinnen sind, verändern können. Und dann, das ist nicht die größte Katastrophe. Die größte Katastrophe ist, wenn du dann kommst und sagst, solche Leute sind Kuffar, Mushrikin, bist du als Takfiri abgestempelt. Alhamdulillah, ich gebe es zu, ich bin ein Takfiri. Ich gebe es zu, ich bin ein Takfiri und ich bin stolz drauf. Warum? Weil Takfir jemanden, der Kufr begangen hat, zu Kafir zu erklären, ist eine Pflicht des Islams. Ja, sogar eine Säule von La ilaha illallah. Eine der Erfordernisse von La ilaha illallah ist, den Kafir zu erklären. Niemand erklärt dich zum Takfiri, wenn du die Juden und Christen, oder mittlerweile ist es sogar so, schon so weit, ja, aber normalerweise, wenn du die Juden und Christen zu Kuffar erklärst, niemand sagt, du bist ein Takfiri. Aber wenn du die Mushrikin zu Kuffar erklärst, bist du ein Takfiri. Dann bin ich ein Takfiri. Alhamdulillah. Die Leute, wovon wir uns lossagen, sind die Extremen, die Übertreiber im Takfir. Jemand, der im Takfir übertreibt, da sagen wir uns von ihm los. Das ist derjenige, der Muslime zu Kuffar erklärt. Genauso sagen wir uns los von denjenigen, die den Takfir untertreiben, die Kuffar nicht zum Kuffar erklären. So sind wir ein Weg der Mitte zwischen die Murji'a und die Khawarij. Ein Weg der Mitte, wie Allah Azza wa Jal gesagt hat, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und so haben wir euch zu einem Volk der Mitte gemacht. Das ist die Mitte, weder zu übertreiben und noch zu untertreiben. Dieser Schirk, den wir heute überall verbreitet sehen, wird heute erlaubt mit Ausreden, die normalerweise nicht einmal ein kleines Kind versteht, ja, oder glaubt. Dieser Schirk wird heute erlaubt, um die nationale Einheit zu schützen. Also Kufr wird für Kufr erlaubt. Der Kufr und der Schirk wird erlaubt, um die nationale Einheit, das heißt die Einheit aufgrund der Nation und nicht aufgrund der Religion, was bei Allah Azza wa Jal Kufr und Schirk ist. Dieser Schirk und Kufr wird erlaubt für die Menschenrechte und die Frauenrechte und was weiß ich alles von dem Mist des Westens. Dieser Schirk wird erlaubt für die Kufrrechte. damit jeder, der Kufr sprechen kann, der über Allah Azza wa Jal und sein Gesandter schimpfen will, die Freiheit dazu hat. Aber wenn ein Muslim oder eine Muslima die Wahrheit sprechen oder ihre Umma unterstützen, werden sie ins Gefängnis geworfen. So wie es der Fall von unserer Schwester Umm Sayfillah al-Ansariya ist. Was hat Umm Sayfillah al-Ansariya getan? Hat sie jemanden getötet? Hat sie jemanden ausgeraubt? Nein. Sie hat ihre Meinung verbreitet. Sie hat ihre Religion ausgeübt. Und dafür wird sie hier im Land der Freiheit ins Gefängnis geworfen. Da gibt es keine Menschenrechte mehr. Und es ist der gleiche Fall und die gleiche Sache, die heute mit unserem Bruder Ibrahim Abu Najib passiert, der in eine Woche oder zwei Wochen eine Gerichtsverhandlung hat. Warum? Weil er gesagt hat, dass Juden und Christen Kuffar sind. In diesem Land wird ein Muslim verfolgt, weil er sagt, Juden und Christen sind Kuffar. Während aber die Hexe, die dieses Land regiert, den dänischen Journalisten gewürdigt hat, der unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpft und gezeichnet hat. Und dann sagte sie, man kann darüber streiten, über seine Zeichnungen. Aber worüber man nicht streiten darf, ist sein Recht, diese Zeichnungen zu zeichnen. Das ist, wie gesagt, der Recht des Kufrs und Schirk. Niemals waren diese Gesetze und waren diese Ideologien, um den Islam zu schützen. Weder die Demokratie, noch Kommunismus, noch Kapitalismus, noch Integration, noch irgendwas von diesem Mist des Westens war dafür, um den Islam zu schützen. Dieser Mist ist dafür da, um den Islam zu zerstören, um den Islam anzugreifen. Wurden unsere Geschwister in Afghanistan und Irak nicht getötet im Namen der Demokratie? Wurden die Muslime in Somalia nicht ausgeraubt und verbrannt im Namen der Demokratie? Wurden Menschen, die sich nur zum Islam bezogen haben in Bosnien, nicht im Namen der Demokratie abgeschlachtet? 8000 Mann an einem Tag, die zu der UNO geflohen waren. Die UNO hat sie selber wieder dann an die Serben übergeben, damit sie abschlachten. 8000 Mann an einem Tag. Im Namen der Demokratie werden unsere Brüder in Tschetschenien und Kaukasus abgeschlachtet und unsere Schwestern dort vergewaltigt. Im Namen der Demokratie starben 1,5 Millionen Kinder im Irak vor dem Krieg wegen dem Embargo gegen Irak. Das ist alles die Demokratie und das ist alles, was die Demokratie uns gebracht hat. Und deswegen, die Muslime, die heute hinter diesem Mist herrennen, wallahi, sie werden nichts außer Verderben in Dunya und Akhira ernten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi mu'ajzi al-islami bi nasri wa mudhilli shirki bi qahri wa musarrifi al-umuri bi amri wa mustadriji al-kafirina bi makri الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد, الله عز وجل سكت وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Die Wahrheit, sprich, die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer nun will, soll Mu'min sein. Und wer nun will, soll Kafir sein. Die Sache ist entschieden. Die Sache ist entschieden. Und Allah Azza wa Jal hat es verboten, dass man seine Rechte nimmt und jemand anderen zuspricht. Ja, sogar nicht den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Verkünder, ist nur ein Amana, ist nur ein Warner, aber er ist nicht einmal ein Gesetzgeber. Das ist ein Recht, das nur Allah Azza wa Jal gebührt. Und dieses Recht, das nicht einmal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gegeben wird, wird heute den minderwertigsten Geschöpfen gewährt und zugesprochen. Und deswegen sollen die Muslime wachsam sein von dem, was für sie geplant wird. Und sollen die Muslime wachsam sein von dem, von den Täuschungen, von den Shayatin und den Teufeln der Menschen und Jinn. Wallahi, jeder, der für solche Wahlen kandidiert, und das ist nicht meine Aussage, das ist die Aussage der Ulama, jeder, der für solche Wahlen kandidiert, egal wie kurz seine Hose ist und wie lange sein Bart und Turban ist, ist ein Kafir, Mushrik, Tagut. Klar und deutlich, jeder, der für solche Wahlen kandidiert, ist ein Tagut, Kafir, Mushrik, behauptet von sich eine Gottheit zu sein. Allah Azza wa Jal sagt, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie nahmen ihre Rabbiner und Mönche zu Herren statt Allah. Adi ibn Hatim radiallahu anhu, als er das gehört hat, und er war Christ in der Jahiliyyah vor dem Islam, sagte, ja Rasulullah, wir haben sie nicht gedient. Wir haben sie nicht als Herren genommen. Er sagte, doch, haben sie euch das Erlaubte, was Allah erlaubt hat, nicht verboten. Und das, was Allah verboten hat, nicht erlaubt. Und ihr habt ihnen darin gefolgt. Er sagte, doch. Er sagt, dies ist die Anbetung für ihnen. So habt ihr sie angebetet. So habt ihr sie als Herren statt Allah Azza wa Jal genommen. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ لِأَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Die Kuffar sagten, um mit den Muslimen zu diskutieren, ihr tötet, ihr isst, was ihr tötet, und isst, was ihr jagt, was ein Tier jagt, und isst nicht, was Allah tötet. Sie meinen das tote, veränderte Fleisch. So waren manche Muslime davon verwirrt. So hat Allah Azza wa Jal diesen Vers hinabgesandet. Und ist nicht von dem, worüber Allahs Name nicht gesprochen wurde. Und dies ist ein Fisq, ein Frevel. Und die Shayatin werden zu ihren Anhängern offenbaren, damit sie mit euch darüber diskutieren. Und wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr für wahr Mushrikun, Kuffar. Imam al-Baghawi, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir sagten über diesen Vers, das bedeutet, wenn er ihnen gehorcht im Erlauben von diesem Verbot, seid ihr Muschrikin. Das ist nur in einem Urteil. Das ist nur in einem Urteil. Wer gehorcht beim Verändern und Erklären von einem Verbot zu Halal, zu erlaubt, ist ein Kafir, ist ein Muschrik. Was ist dann mit jemandem, der den gesamten Koran hinter seinem Rücken geworfen hat und neue Verfassungen erfunden hat? Was ist mit einem jemandem, der jeden tötet und bestraft und einsperrt und foltert, der für Allahs Scharia aufruft? Was ist mit jemandem, der sich mit dem Kuffar, mit den Juden und mit den Christen alliert und vereinigt, um den Islam auszulöschen? Zweifellos ist dieser noch ein größerer Kafir als der erste. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ta'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا ومشايخنا. اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم. اللهم من لهم سواك يا الله، من لهم سواك يا الله. اللهم فك أسر شيخنا أبي محمد المقدسي، وفك أسر شيخنا أبي حمزة المصري، وفك أسر المشايخ علي الخضير وناصر الفهد والخالدي والزعير والحميدي. اللهم فك أسرهم يا رب العالمين، اللهم فك أسرهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فك أسر أختنا أم سيف الله الأنصارية، اللهم فك أسر أختنا أم سيف الله الأنصارية، اللهم فك أسر أختنا أم سيف الله الأنصارية وأم عبيدة وأم محمد und alle unsere Schwestern, ja Rabbal Alamin, befreie unsere gefangenen Schwestern, Herr Al-Qsir, Umm Turki, Umm Adam Al-Majati, Umm Saifillah Al-Ansariya, und Umm Abayda, und Umm Muhammad, und alle unsere gefangenen Schwestern bei den Tawagit und Murtadin, ja Rabbal Alamin, befreie sie, ja Rabbal Alamin, befreie unsere Brüder, alle unsere gefangenen Brüder, hier in Deutschland und überall, ja Rabbal Alamin, befreie unsere Brüder, ja Rabbal Alamin. O Allah, lass uns von denjenigen sein, die die Wahrheit als Wahrheit erkennen, und lass uns sie folgen, und lass uns nicht von denjenigen sein, die die Wahrheit ablehnen und ihre Neigungen folgen, ja Rabbal Alamin. O Allah, lass uns standhaft sein auf diesem Weg, bis wir dich treffen und du mit uns zufrieden bist, ja Rabbal Alamin. Lass uns von den Standhaften sein, befestige uns auf diesem Weg und lass uns nicht von denjenigen sein, die ihre Religion wegen Dunya und wegen Tawarit verkaufen, ja Rabbal Alamin. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik. O Allah, gewähre uns die Shahada fi Sabilik, ja Rabbal Alamin. O Allah, sei barmherzig mit unseren Eltern und mit unseren Mashaykh und Ulama, ja Rabbal Alamin. Sei barmherzig mit uns, ja Rabbal Alamin. Lass uns Brüder, lass uns die Brüderlichkeit untereinander, lass uns die Brüderlichkeit untereinander, auf die Brüderlichkeit untereinander achten, ja Rabbal Alamin. Lass, vereinige unsere Herzen und vermehre die Liebe untereinander, ja Rabbal Alamin. Und besiege die Kuffar und Murtadin und Kreuzübler überall, ja Rabbal Alamin. Waqim al-Salah, inna salat tanha anil fahshai wal munkar wal bar. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allah yadhkurkum. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Waqim al-Salah.